Die kurze Serie spektakulärer Entführungen auf Sizilien deckte sich mit einer wichtigeren Entwicklung. Eine neue Führungsriege übernahm in Corleone die Kontrolle. Luciano Ligio wurde nach und nach von seinem Stellvertreter Totorina kaltgestellt, der in Bernardo Provenzano einen tüchtigen Handlanger hatte. Es war Riina, der die Corleo-Entführung geplant hatte. Unterdessen war Ligio noch immer sehr aktiv, allerdings dort, wo das Entführungsverbot der Cosa Nostra keine Gültigkeit hatte. Im Juli 1971 zog er nach Mailand, wo er in beliebiger Zahl Leute kidnappen konnte. Innerhalb der Cosa Nostra ging das Gerücht, dass Ligio sich mit denjenigen zusammengetan hatte, die sich bald als die Entführungsspezialisten der italienischen Unterwelt erwiesen, der 'Ndrangheta. Keine andere Mafia verfügte über ein vergleichbares Netz aus Kolonien im Norden. Auch der Aspromonte war von Vorteil. Das Bergmassiv an der Stiefelspitze der italienischen Halbinsel war lange Zeit eine verlässliche Zuflucht für flüchtige 'Ndranghetisti gewesen. Seine Klippen, Grotten und bewaldeten Schluchten erlangten als Verstecke für Entführungsopfer internationale Berühmtheit. Die armen Bergdörfer in der Hand der 'Ndrangheta fingen an, von dem zu leben, was die Entführungen für sie abwarfen. Bovalino an der ionischen Küste besaß ein ganzes Neubauviertel, das die Einheimischen Paul Getty getauft hatten, nach der berühmten Geisel, deren Entführung die 'Ndrangheta als Geiselnehmer ganz nach vorn gebracht hatte. Weder ließ sich absolut zweifelsfrei beweisen, dass Luciano Ligio die Getty-Entführung geplant hatte, noch wurde je einer der Drahtzieher überführt. Doch eines steht fest. Getty war in den kalabrischen Bergen festgehalten worden und seine Entführer waren Luciano Ligios Freunde in der 'Ndrangheta. Und nachdem Luciano Ligio von der Bildfläche verschwunden war, er war 1974 wieder gefangen genommen und nicht mehr freigelassen worden, zeigte die 'Ndrangheta, dass sie auch ohne ihn sehr lukrative Entführungsprojekte durchzuführen vermochte. Jede Entführung war ein eklatanter Beweis für die Unfähigkeit der Regierungsinstitutionen, Leben und Besitz der Menschen zu schützen. Je stärker, reicher, vernetzter und kriegsbereiter die Mafias wurden, umso schwächer wurde Italien. Der Staat schien jeden Anspruch auf sein legitimes Gewaltmonopol verloren zu haben. In den 1970er Jahren, während die Entführungswelle außer Kontrolle geriet, brachte eine Flut an wirtschaftlichen und politischen Problemen den Staat noch mehr in Misskredit. Italien stand, wie die übrigen Industrienationen, am Beginn einer schweren Wirtschaftskrise, ausgelöst im Jahr 1973 durch einen dramatischen Anstieg der Ölpreise. Es folgte ein Jahrzehnt stockenden Wachstums, steigender Arbeitslosigkeit, explodierter Zinssätze und massiver Staatsverschuldung. Gewalttätige soziale Konflikte nahmen zu. Die Gewerkschaften, die sich seit dem heißen Herbst von 1969 so kämpferisch gezeigt hatten, gingen jetzt in die Defensive. Infolgedessen verloren einige Mitglieder von Italiens revolutionären Gruppierungen die Geduld mit friedlichen Formen des Protestes und bildeten insgeheim bewaffnete Zellen. Die Roten Brigaden, Brigate Rosse oder BR, erwiesen sich als die gefährlichste dieser Gruppierungen. Viele ihrer frühesten Aktionen waren Entführungen. Die Opfer, üblicherweise Fabrikmanager, wurden einem proletarischen Gerichtsverfahren unterzogen und mit einem Plakat um den Hals, auf das ein revolutionärer Spruch gekleistert war, an die Fabriktore gekettet. Nachdem um die Mitte des Jahrzehnts eine Verhaftungswelle ihren Aktivitäten eine Flaute beschert hatte, kehrten die Roten Brigaden mit größerer terroristischer Entschlossenheit zurück denn je. Am 16. März 1978 brachten sie das ganze Land zum Stillstand, indem sie den früheren Premierminister und Parteiführer der Christdemokraten Aldo Moro kidnappten. Moros Chauffeur und seine gesamte Polizeieskorte kamen dabei ums Leben. Am 9. Mai wurde auch Moro selbst erschossen und seine Leiche in einem Wagen im Stadtzentrum Roms gefunden. Die BR und andere Gruppierungen setzten ihre Mordserie im nachfolgenden Jahrzehnt fort.